WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche, die diese Woche ein bisschen kürzer ist, weil in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fällt die Sendung aus, weil hier in Nordrhein-Westfalen ja Feiertag ist. Ja. Wir fangen an, wie immer, mit einer freien Themennacht. Und das bedeutet, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Angela. Angela ist 59. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Angela ist hier. Hallo. Angela. Ja, Domian, ich bin ganz, ganz doll aufgeregt. Das muss ich erstmal vorweg sagen. Ich bin so nervös, als ich gerade meinen Führerschein mache. Du musst aber jetzt nicht rückwärts einparken hier bei mir. Ja, das hoffe ich. Das ist alles viel einfacher als Führerschein machen. Also es geht um Folgendes, Domian. Ich habe vor 5 Wochen meinen jüngsten Bruder verloren. Und innerhalb meines Lebens, also 59, werde ich in 25 Tagen 60, 5 Geschwister. Und damit komme ich nicht mehr zurecht. Das heißt... Du hast vor fünf Wochen... Da und ich hatte keine Möglichkeit, mich von einem meiner Geschwister zu verabschieden. Das heißt, es ist keine Krankheit in dem Sinne gestorben, sondern es sind alles Todesverluste, die passiert sind durch Unfälle. Eine Schwester, ich habe 4 Brüder verloren und eine Schwester. 2 Brüder, ein Bruder, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, die ganzen Jahrgänge, aber... Mhm. Der letzte ist vor 5 Wochen gestorben, im Alter von 53 Jahren. Was ist da passiert? Er ist ins Krankenhaus gekommen, aufgrund von Fieber. 40 Fieber ganz plötzlich, er hatte eine Entzündung im Körper, kein Arzt konnte feststellen, wodurch. Und ich bin sehr aufgeregt, tut mir leid, dass ich so kurzhandig jetzt werde. Und er ist in der Nacht vom 14. auf den 15. April gestorben, im Alter von 53 an einer Blutvergiftung. Mhm. Der Arzt rief mich aus dem Krankenhaus an, hatte mir das mitgeteilt, dass er praktisch Dienstagabend rein ist und von Dienstag oder Mittwoch an in der Nacht gestorben ist und ob man noch gucken soll, was es genau für eine Entzündung war. Ich muss sagen, dass ich darauf verzichtet habe, weil ich da... Bist du denn die nächste Verwandte in dem Sinne, die das entscheiden könnte? Hat er keine Frau? Gibt keinen mehr. Nein, er war nicht verheiratet. Er hat alleine gelebt. Ja. Er hat keine er hat niemanden mehr gehabt, praktisch außer mich. Es gibt keinen Angehörigen mehr. Das ist ja ungeheuerlich, wenn man das hört. Du hast 5 Geschwister verloren. Ja, das sagte meine Ärztin auch. Da braucht man erst 10 Leben für, um das mitzumachen. Ja. Ich will mich nicht bedauern, aber es ist für mich eine ganz schwere Krise. Hast du damit alle deine Geschwister jetzt verloren? Ja, und alle eben auf diese, ich sag mal, gewaltsamen Tod. Du bist übrig geblieben. Ja, und das ist jetzt, ich habe starke Verlustängste. Mhm. Und ich habe halt eben schon seit längerem, und das ist jetzt natürlich noch mehr geworden, die Angst, klar, ich definitiv bin ich irgendwann die Nächste. Mhm. Ja, und mit dieser Angst wache ich morgens auf und gehe abends zu Bett. Wobei... Ich glaube, so darf man nicht denken, weil man irgendwann so immer der Nächste ist. Was mich jetzt so wirklich berührt und schockiert, ist diese Geschichte, dass du 5 Geschwister alle verloren hast, alle auf eine Art und Weise, nicht durch eine lange, schwere Krankheit. Ja, mein Bruder ist durch den Mut an den Unfallen von einem Motorradunfall, aber da hat auch niemand mitgerechnet, weil als das in Berlin passiert ist, war er wieder so hergestellt mit ganz schlimmen Sachen, also mit schlimmen Operationen, 9 Monate im Koma und all solche Sachen und immer wieder ins Koma gefallen. Aber es ist so, das war 79, er ist so gesundet, dass also wirklich keiner mehr damit gerechnet hat, dass er an den Unfallfolgen stirbt und trotzdem... Wie lange nach dem Unfall ist er an den Folgen gestorben? 70 war der Unfall, 9 Jahre später. Ach so, Achso. Also da ist eben die Frage, war es wirklich der Unfall letzten Endes? Ja, ja. Diese fünf Geschwister, die du verloren hast, in welchem Zeitraum hast du die verloren? Von 79, fing das mit 79 in 79 an? Ja, 79 bis jetzt. Bis jetzt. Ja. Und eben keine Chance, mich von irgendeinem meiner lieben Geschwister und gerade jetzt auch der letzte oder beziehungsweise mein ältester Bruder, der wäre dieses Jahr 65 geworden, wäre in Rente gegangen. Ich wollte meinen 60. mit ihm feiern, richtig toll feiern und auch mal das Alte loslassen, vergessen können. Und das ist halt mein Thema. Der Verlust, die Verlustängste, dieses nicht mehr verabschieden können von meinen Geschwistern und eben Verlustangst und auch Angst um das loslassen. Ich habe nie richtig Weihnachten feiern können, als es mit meiner Schwester Heiligabend passiert ist. Sie ist totgefahren worden, der Mann hatte so viel Alkohol im Blut. Nur die Medien haben sich breit gemacht. Aber dieser Verlust selbst, man trauert um Geschwister oder so. Du hast jetzt schon, einige Beispiele genannt, vielleicht vervollständigen wir es mal. Also der eine Bruder ist in den Folgen, in den Spätfolgen wahrscheinlich eines Motorradunfalls gestorben. Die Schwester ist gestorben, sie ist totgefahren worden. Ja, sie war auf dem Fahrrad und war morgens auf der, zur Arbeit zum Café in Trier und ist übergefahren. Am Heiligen Abend? Ja, morgens 6 Uhr, 24. Dezember 1983. Dann hast du von dem vor 5 Wochen dem Bruder gerade erzählt, dass er plötzlich ins Krankenhaus kam. Ja, das sind jetzt drei. Fieber und gestorben an in den Entzündungswerten, praktisch genommen, also an einer Blutvergiftung. Ja, jetzt haben wir noch zwei, die du noch erklären solltest. Ja, der 79 auch gestorben ist, auch plötzlich, habe ich nie richtig erfahren, aus welchem Grund. Wohl auch Unfall. Ich habe da schon gar nicht mehr im Elternhaus gelebt. Aber man erfährt doch, woran der Bruder stirbt. Ja, was richtig passiert ist im Krankenhaus, haben nicht mal meine Eltern richtig gewusst. Ach so. Das war ein Reinkommen und ein Sterben und weg. Ach so, es war ein Unfall, auch ein Autounfall? Richtig, nein. Auch zu Fuß. Kein Auto. Zu Fuß. So, jetzt haben wir noch einen. Und mein ältester Bruder, der ist 65 geworden wäre im Mai, der ist in einer Wohnung gewesen, ist ausgerutscht und ist so aufgeschlagen, dass er hat keinen Herzinfarkt gehabt oder Schlaganfall oder irgendwo, wo man sagen könnte, das ist passiert, so wie das anderen halt auch passiert. Wann ist der gestorben? Am 26. November 2013. Also es ist gerade, wovon ich mich noch nicht mehr erholt habe. Bist du, Angela, bist du alleine oder hast du einen Partner? Du bist alleine. Ich bin in keiner Beziehung. Das heißt, umso wichtiger waren die Geschwister auch und die Verwandten für dich. Meine Geschwister waren mir sehr, sehr wichtig. Das war auch ein Stück Halt. Ne? Wir haben uns untereinander Halt gegeben. Gerade der jüngste Bruder jetzt, der vor 5 Wochen gestorben ist, wie war das Verhältnis zu ihm? Sehr, sehr gut. Sehr liebevoll. Also, ja, eigentlich regelmäßig telefoniert. Ich hatte ihn die Woche davor noch gesehen und mich mit ihm unterhalten und auch mal wieder angeboten, dass wir uns treffen. Und sowohl als auch mit meinem ältesten Bruder. Jetzt haben wir den hatte ich noch ein paar Tage vorher gesehen, da musste ich nach Bremen hin und da habe ich das halt von meiner Nichte erfahren. Im Grunde habe ich jetzt von den Geschwistern und meine Eltern leben auch nicht mehr, niemand mehr. Also direkt jetzt von der Herkunftsfamilie. Es gibt eine Beziehung ist nicht mehr, die ist leider aus. Wer ist leider? Ich lebe für mich alleine, was ich auch nicht toll finde. Ich habe nicht verstanden, wer ist leider aus? Meine Ehe. Ach, die Ehe ist leider aus, ja. Ja, die Ehe ist. Das Beste, was mir passieren konnte, ist auch vor Jahren kaputt gegangen. Jetzt stehst du alleine da? Ja, ich stehe allein da. Bist du berufstätig noch? Ich bin zurzeit krankgeschrieben, schon ziemlich lange. Ja. Ich bin Altenpflegerin vom Beruf. Oh, und einen sehr, sehr anspruchsvollen und sehr anstrengenden Beruf. Ja, ist sehr anspruchsvoll, weil ich auch Sterbebegleitung immer mitgemacht habe. Also von daher, trotzdem werde ich nie so hart sein. Ich war immer, ich will nicht sagen Sensibelchen, ich muss ja auch eine Menge aushalten, aber ich war immer, schon immer dicht, ich bin dicht am Wasser gebaut. Ich versuche mich immer wieder neu zusammenzureißen. Mein Problem ist nur, ich hatte vor ein paar Tagen bei euch angerufen, hatte ich dem Jonas am Telefon. Da hatte ich auch auf euren Anruf gewartet, aber ich war so fertig und hatte so viel geweint, dass ich heute gesagt habe, keine Träne, weil das kann ich dann gleich noch machen. Das ist klar, das ist mir alles noch zu frisch. Also Angela, ich will dir mal sagen, du hast mein volles Verständnis, dass du jetzt dich fühlst wie komplett zusammengebrochen. Das, ja. Ist ja, das ist ja auch wirklich faktisch ganz schlimm, was du uns erzählst. Ja. Da gibt es ja nichts zu beschönigen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass dein Leben so aufgerissen wurde und alles ist weggenommen, was dir wichtig war und dir lieb war. Ich glaube, da muss man schon Mammutkräfte haben, um das zu verstehen und das zu überstehen. Ja, und dann, die habe ich nicht mehr, Domian. Ich habe manche Tage, wo ich sagen muss, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will mal bei meinen Geschwistern sein. Ja, so weit bin ich auch, aber ich weiß, dass ich... Gibt es denn irgendeinen etwas weitläufigen Bekannten, von dem du sagst, der ist zumindest noch mein Freund? Oder ja, die habe ich. Wenn ich die Freundin nicht hätte, würde ich nicht mehr sitzen mit telefonieren. Naja, das ist schon mal ganz gut. Das sage ich auch so, wie es ist. Aber Angela, und wer das nicht verstehen kann, dass man die Gedanken hat, tut mir leid, ich war immer eine lebenslustige Frau, trotz dieser widerlichen Sachen, die passiert sind. Ganz schlimm, ganz Angela, schlimm. Ich weiß, dass wir alle mal irgendwann gehen müssen. Aber ich weiß an manchen Tagen einfach nicht mehr. Ich bin an einem Abgrund, wo ich reingucke und da wird mir so schlecht und so voller Ängste. Das kann ich. Ich habe keine Freude mehr im Leben, richtig. Ich freue mich nicht mehr auf den Tag. Ich habe Angst vor dem Tag. Im Moment ist es auch völlig normal, dass du keine Freude hast. Das wäre auch merkwürdig, wenn du Freude hättest. Denn dein geliebter Bruder ist vor 5 Wochen gestorben. Domian, das ist nicht erst seit 5 Wochen. Nee, ich glaube das ja. Und dann noch diese ganze Geschichte. Seit mein Bruder, jetzt mein Ältester, gestorben ist, als mein Vater ging, habe ich mich wieder regeneriert. Der einzige Mensch aus der Verherkunftsfamilie von meinen älteren Geschwistern war mein Vater, wo ich mich Stück für Stück, weil ich mich um ihn gekümmert habe und ihn noch versorgt habe, da konnte ich mich von verabschieden. Ja, da stand ich mit meinem Mann noch am Grab, mit meinem Mann. Es ist ja nicht mehr mein Mann. Also wir sind nicht mehr zusammen. Da haben wir ihn beerdigt und ja, das war was anderes. Mein Vater wurde 77 und das war eine Krankheit. Er wurde immer dünner und ich konnte mich verabschieden, verstehst du? Konntest du dich auch verabschieden von der Mutter? Nein, meine Mutter ist von null auf gleich gestorben. Sie ist ins Krankenhaus aufgrund von plötzlichen Darmblutungen und ist rein und ist innerhalb von 4 Tagen. Wann war das? 1999, September. Ja. So, Angela, ich glaube, ich hätte, wenn ich an deiner Stelle wäre, auch diese Durchhänger, dass ich auch zwischendurch denken würde, ich kann nicht mehr oder ich will auch nicht mehr. Ja. Ich bin so froh, dass du anrufst und das auch hier erzählst, weil ich... ganz fest davon überzeugt bin. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Spruch. Ich bin da ganz fest davon überzeugt, dass du in eine ganz intensive therapeutische Hilfestellung musst. Ja. Vielleicht sogar für einige Wochen in eine gute psychosomatische Klinik. Das steht dir zu und das brauchst du auch. Sonst schafft man da gar nicht rauszukommen. Schafft man das nur mit Klinik? Ja. Also zumindest mit einer guten therapeutischen Begleitung. Ja. Und dazu empfehle ich dir wirklich. Da musst du dich auch nicht schämen. Ich meine, du bist ja selbst vom Fach. Das ist jetzt ein Leidensdruck, der da entstanden ist. Das schafft man allein nicht mehr. Also das glaube ich nicht. Vor allen Dingen, ich höre... Das glaube ich auch, dass ich das nicht mehr alleine schaffe. Deswegen habe ich bei dir angerufen. Ja. Und ich möchte es sehr gerne, dass mein Psychologe dich berät, was du machen könntest, wohin du gehen könntest. Ja. Und dann mach es bald, fädel es so schnell wie möglich ein und geh nach draußen und suche dir Hilfe. Es steht dir zu und du brauchst es auch. Und deine verstorbenen Geschwister würden, wenn sie sprechen könnten, die würden genau das jetzt zu dir auch sagen. Angela, geh und hol dir Hilfe. Geh nicht an uns zugrunde, sondern leb dein Leben, was dir noch gegeben ist. Ja. Lebe es. Aber lass dich nicht kaputt machen von der Trauer. Ich glaube, das würden die zu dir sagen. Ja. Ja. Gut, Angela, dann bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen ruft dich jetzt gleich zurück. Das ist heute Nacht mein Psychologe hier. Ja, Thomas, Domian, ganz kurz noch. Jürgen oder Domian, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Egal, wie du magst. Ich finde das, deine Sendung, ich finde das so schade, dass du 2016 gehst. Ich verfolge fast jede Sendung schon seit ewigen Zeiten. Ich danke dir vielmals. Das wollte ich nur einfach mal sagen. Ganz, ganz, du hast eine sehr beruhigende, angenehme Stimme. Dankeschön fürs Gespräch. Sehr gerne. Und du legst vielen, bitte vielen auf. Vielen Dank. Und wir melden uns gleich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist die Gudrun und die Gudrun ist 51. Guten Morgen, Gudrun. Guten Morgen, Domian. Gudrun, um was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist, dass ich Bilder visualisieren kann von anderen Menschen. Das heißt, ich schaue die Menschen an und sehe dann Formen, Farben, Videos. Filmsequenzen, also einfach die von meinem geistigen Auge entstehen. Also du siehst die Aura des Menschen. Ja, könnte man so sagen. Wobei ich dazu sagen muss, dieses Sehen, was ich, diese Gabe, die ich habe, habe ich so auch noch nicht in esoterischen Büchern gefunden, beschrieben gefunden. Also Aura sehen ist ja wirklich so dieser Kranz, dieser Strahlenkranz. Mhm. So wird es zumindest beschrieben. Also das sehe ich nicht. Mhm. Sondern was ich sehe, ist vielmehr, ich schaue den Körper an und auf dem Körper entstehen diese Bilder. Mhm. Auf dem Körper, auf der Brust, auf den Armen. Genau, ganz genau. Und da spulen sich sogar kleine Filme ab. Ja. Was siehst du in diesen Filmen? Also mein Standardbeispiel ist, dass ich bei einem Menschen, den ich auch gar nicht kannte, also ich wusste dieses Bild erst gar nicht einzuordnen, ich habe bei dem eine Kiste gesehen mit einem Springteufel, der dann rausspringt. Und fast schon ein lustiges Bild. Genau. Aber ein vieldeutiges Bild. Genau. Und ich habe ihm das dann erzählt und habe ihm gesagt, was ich sehe. Und dann sagte er zu mir, dass seine Mutter ihn früher immer Teufelchen genannt hätte. Und dass das für ihn auch eine ganz schwere Geschichte gewesen wäre. Ach so. Und also ich habe das zunächst, das war ganz früh in meiner Entwicklung dieses Sehens. Also da war ich so Anfang 20. Mit 20 ungefähr habe ich das damals zum ersten Mal entdeckt. Und im Laufe der Zeit habe ich halt festgestellt, dass die Bilder, die ich sehe, wirklich was aussagen über den Menschen. Siehst du das bei jedem Menschen? Ich kann bei jedem Menschen was sehen. Also ich kann das ein- und ausschalten. Ach so, du kannst das ein- und ausschalten. Genau. Du sitzt in der Straßenbahn und kannst dir überlegen, ach, von dem würde ich jetzt gerne mal ein bisschen was erfahren. Genau. Und zack. Genau. Dann siehst du irgendwas. Genau. Hast du denn bei Bekannten oder Verwandten, Freunden schon Dinge gesehen, die auch in die Zukunft gehen zum Beispiel? Nee. Das nicht? Nee. Was siehst du denn dann? Also ich sehe das heute, das was im Moment, also ich sehe zum Beispiel, wenn jemand was bedrückt. Also ich habe zum Beispiel mal bei einem Menschen gesehen, dass er um die Schulter rum so einen Panzer wirklich hatte. Mhm. Also der dann auch so festgehalten hat, der ne, sich auch versuchen wollte zu schützen. Also es ist schon so, dass die Bilder mir was aussagen über den Menschen und wenn ich das den Menschen dann erzähle, die können dann auch was mit den Bildern anfangen. Also du hattest bei dem Menschen eine Panzerung gesehen auf der Schulter? Ja. Eine, wie man früher das bei Rittern so kannte? Ja, genau, so eine Art Ritterrüstung, genau. Und bist du der Sache auf den Grund gegangen, was das aussagt? Der Mensch konnte was damit anfangen. Also er hat, das war wirklich so eine Art Schutz, den er, also es war noch ein bisschen dramatischer, also es war wirklich so, darunter war quoll auch Blut raus hervor und es war auch richtig so, er hatte das Gefühl, dass er wirklich nur noch mit diesem Panzer überhaupt nach draußen gehen darf. Und aber wie hat er es denn dann gedeutet? Was steckt denn dahinter? Er hat es so gedeutet, dass er gesagt hat, ja, also ohne diesen Panzer fühle ich mich ganz nackt. Und aber wieso war der Panzer gerade an den Schultern? Weil, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung. Es geht jetzt sehr ins Detail. Also es ist oft so, dass ich gar nicht so weit ins Detail gehen muss, weil die Menschen diese Bilder ganz schnell... Wem sagst du das denn überhaupt? Nur den Menschen selber. Ja, ungefragt? Nein, ich schaue auch nicht ungefragt. Also das habe ich am Anfang gemacht, das mache ich nicht mehr. Mhm. Also Gudrun, wir machen ein Experiment, bitte. Kannst du es über Fernsehen auch machen? Ich habe fast befürchtet, dass die Frage kommt und dass ich jetzt bei dir gucken soll. Ich bitte um, ja, wenn du das kannst. Also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das über Medien funktioniert. Ne? Aber du hast den Fernseher laufen. Wie bitte? Du hast den Fernseher an. Ja, ich habe den Fernseher an und ich sehe dich auch, aber ich weiß nicht, ob es über Medien funktioniert, weil ich es noch nie probiert habe. Das wundert mich. Wenn ich du wäre, hätte ich es längst probiert. Was mit Günther Jauch oder? Ich habe mal bei Präsident Obama gesehen. Davon rede ich nicht und das ist auch nicht eingetroffen. Aha. Wie, du hast bei Obama was gesehen? Ja. Und aber davon redest du nicht? Ja, also doch, eigentlich ist es schon eingetroffen. Ich habe bei ihm Heiligenschein gesehen. Aber wie das mit den Heiligenscheinen so ist, die sind oft mehr Schein als Sein. Ja, glaube ich eher auch. Genau. Ich hoffe, du siehst bei mir keinen Heiligenschein. Das wäre, da wäre ich schon mal sehr beruhigt. Ich sehe bei dir, warte, ich sehe ja schon was. Moment. Oh. Da wächst eine Pflanze in deinem, in deiner Mitte. Also die wächst auch wirklich gerade hoch, so die Wirbelsäule hoch, so innen drin. Mhm. Was? Was für eine Pflanze? Kann man das sehen? Kannst du das sehen? Also ich kenne die nicht mit Namen. Das ist einfach so eine ganz gerade hochwachsende Pflanze mit mittelgroßen Blättern, kräftig grün. Mhm. Der Rest will sich noch nicht füllen. Und darum ist viel leer. Es kann auch sein, dass du mir im Moment nicht viel zeigen möchtest und deswegen auch zurückhältst. Das würde ich an deiner Stelle auch tun gerade. Nee, ich bin ja ganz offen. Mit der Pflanze, das kann natürlich auch sehr poetisch sein, kann aber auch ein übler Hinweis sein, dass aus mir irgendwann eine Pflanze wächst. Und nee, was das also bedeutet, würde ich eher sagen, als eine kräftige Lebensenergie, die, also weil es auch entlang der Wirbelsäule ist, ja, die jetzt wirklich so in dir wächst. Ne? Im Sinne von deine Lebenskraft, deine zentrale Lebenskraft. So. Ich bin übrigens ganz offen. Ich bin jetzt nicht irgendwie verspannt und will dir nichts zeigen. Ich sitze hier. Aber deine Hände, also die Hände und die Unterarme sind weiß. Was und heißt das? Was bedeutet das, wenn die weiß sind? Da ist nichts. Also da ist irgendwie, da könnte noch Kraft und Farbe hin. Ach so. Also muss in die Sonne gehen. Das heißt, du könntest mit deinen Händen vielleicht mehr machen, als du im Moment mit denen machst. Ich werde Klavier spielen lernen. Zum Beispiel. Also so, die müssten, ja, die könnten belebt werden. Also so fühlt sich das für mich an, die könnten belebt werden. Das macht mich ganz unsicher. Das weiß ich gar nicht mit meinen Händen wohin, wie Angela Merkel. Die steht dann auch immer so. Ja, ich meine, du hast ja jetzt, wenn du bei dieser Arbeit zum Beispiel, sind ja deine Hände nicht wirklich... Nein. Ja, ich leg's Angela ja immer hier Merkel so. Ist jetzt nicht wirklich der Bringer, nein. Nichts gegen Angela Merkel, aber mit den Händen, das finde ich immer so lustig, wenn sie genau. Das so mit dem Herz hinter steht. Also es ist so, dass deine Hände, die da sind Adern drin, da könnte mehr Energie reinlaufen. Also vielleicht, ich meine, du willst ja sowieso 2016 bedauerlicherweise aufhören. Ja. Vielleicht fängst du danach was mit den Händen mal an und lässt die mal von Leben erfüllen sich. Mal gucken. Obwohl ich mit den Händen ja auch schon viel gemacht habe, aber naja. Ja, weiß ich nicht. Wie hat sich das denn angefühlt, wenn du was mit den Händen gemacht hast? Also mit den Händen kann man einen Garten umgraben, aber mit den Händen kann man auch ein Buch schreiben. Ja. Weißt du, das ist so, ist ja vielfältig. Ja, ja. Hast du das Gefühl, dass dann, ist das ein Unterschied, wenn du was mit den, oder ist das für dich gut, wenn du was mit den Händen machst, für dich aus deiner... Ja. Ja. Immer. Ja, absolut. Ja. Ja. Ja. Ja. Also, das ist eine Gabe. Hast du auch schon mal irgendwas gesehen, was dir Angst macht? Ja, schon oft. Was, das ist auch einer der Gründe, warum ich gelernt habe, auszuschalten. Was siehst du dann? Vor allen Dingen schwarz, also ganz viel schwarz. Das ist dann so negative Energie. Das sind auch teilweise wirklich so, ja, richtig bedrohliche Sachen. Ne? Also, das so ist auch bedrohliche Fratzen können das auch werden. Also, das ist negative Energie. Könnte sein, dass es irgendwie Hinweis auf einen... Auf einen schlechten Menschen oder ein schlechtes Inneres ja, ist? Ich weiß nicht, ob ich da, also ich glaube, oft ist da so eine Traurigkeit auch ganz tief begründet. Also ich glaube, die Menschen, die Böses in Anführungsstrichen machen, tun oder denken, sind eigentlich tief drin ganz traurig. Also ich glaube, das ist eher ganz großes Leid. Mhm. Aber es ist auch manchmal, also ich sehe auch manchmal ganz viel Leid. Also dass ich spüre, da ist eine große Traurigkeit oder eine große Traurigkeit sehe. Und siehst du auch schon mal den Tod? Nicht, dass ich das bisher wüsste, weil das ist ja schon sehr gruselig, wenn du irgendwas sehen würdest und du deuten könntest, dieser Mensch stirbt bald. Das wäre gruselig. Das wäre gruselig. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich immer nur so viel sehe, wie die Menschen selber zeigen wollen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich zu tief gucken kann, so dass ich so tief gucken könnte, dass ein Mensch damit überfordert wäre mit dem Bild. Ich finde das ganz interessant. Und wenn ich du wäre, hätte ich da großen Spaß, mich irgendwo ins Café zu setzen, um zu gucken, was so los ist. Finde ich aber neugierig. Also ich muss dazu sagen, ich habe ich habe das am Anfang oft gemacht. Ne? Ja. Und zum einen ist es halt so, dass manche Bilder, die kann man da nicht verarbeiten oder ich kann die nicht verarbeiten. Das ist so eins, ich weiß ja vorher nicht, was ich sehe. Und das andere ist, dass ich auch finde, das ist Privatsphäre. Ja, natürlich. Da darfst du eigentlich gar nicht eindringen. Genau. Und deswegen kommuniziere ich das vorher und frage dann, ob ich gucken darf. Sehr, sehr gut. Sehr ordentlich. Ja, ja. Weil weswegen ich aber eigentlich noch anrufe. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit diesen Bildern machen soll. Ich stehe dann, ich weiß es seit 30 Jahren und ich kann das irgendwie überhaupt nicht in mein Leben integrieren. Mhm. Ich arbeite ganz normal im Büro, ne? Und da gucke ich in der Regel auch nicht. Ich habe das völlig abgeschaltet mittlerweile. Aber wie will man das auch integrieren? Ja, das kann ja, man ja gut. Gar nicht. Letztendlich finde ich einen sehr guten Ansatz von dir, wenn du schon so eine Gabe hast, dass du so viel Respekt für den Leuten hast, dass du eigentlich das gar nicht wahrnimmst, diese Gabe, oder die gar nicht aktivierst. Mhm. Mache ich auch nicht. Also, du wirst es in dem Fall, wo du dann mit jemandem auch drüber sprechen kannst, dann hat es ja wieder einen Sinn. Alles andere ist Unsinn. Ja, ja. Und wenn du mit jemandem sprechen kannst, dann kannst du mit den Bildern ja auch was machen. Dann kommuniziert man darüber. Ja, also das im Grunde genommen gucke ich dann einfach, weil diese Bilder, die sind nicht für mich, die helfen den Leuten selber. Genau. Das ist im Grunde genommen eine andere Form des über sich Reflektierens. Ich meine, das ist eine gute Linie, wenn du es so fährst, dass du es nur machst bei Menschen, die das auch wollen und dann mit denen darüber sprichst und alles andere sein lässt. Da hast du auch recht. So kann man es machen. So stehst du sauber und fair da. Ja, ja, vielleicht. Ich denke dann, ich habe ganz oft gedacht, vielleicht muss ich da irgendwie, weiß ich auch nicht, weil das so eine Gabe ist und dass ich da irgendwie irgendwas machen muss. So. Glaube ich nicht. Vielleicht hast du recht. Würde ich spontan gar nicht mal so sehen, ja. Gudrun, es war interessant, mit dir gesprochen zu haben. Gerne. Es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Alles Gute für dich. Alles Gute dir auch. Mach was mit den Händen. Ja, ich mach was mit den Händen. Dein Wort in meinen Ohren. Tschüss, Gudrun. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ihr seid wahrscheinlich ganz gespannt, so ihr die Sendung am Freitag gesehen und gehört habt, was ich euch mitzuteilen habe. Also, ihr habt ja mitbekommen, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten gab es einen Beef zwischen dem werten Kollegen Jan Böhmermann und mir. Und wir haben uns so die Bälle hin und her geworfen und dann war ich eingeladen in seine Show. Und dann habe ich ihn nun auch eingeladen in meine Show, in meine Sendung hier. Und er wird kommen, am Freitag. Und das wird aber nicht so eine ganz normale Promi-Besuchssendung hier bei mir sein, sondern das wird eine ganz besondere Sendung werden. Endlich ist es soweit. Jürgen Domian trifft Jan Böhmermann in einer Show voller Überraschungen. Feiern Sie mit uns 20 Jahre Domian. In der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr. Live im WDR Fernsehen und bei 1 Live. So, das müsst ihr euch... Jetzt haben wir eine Panne. Im Fernsehen läuft eine Aufzeichnung und ich habe keinen... Ah, da sind wir wieder. Es war eine kleine Panne, wir bitten das zu entschuldigen. Das sollte aber nicht ablenken von dem, was ihr vorher gehört habt. Also, ihr solltet euch unbedingt in euren Terminkalender die Nacht von Freitag auf Samstag, diese Woche, Freitag auf Samstag eintragen. Denn wir feiern eine kleine Jubiläumssendung. Eine so klein ist die gar nicht. In 20 Jahren gibt es unsere Sendung. Und meine Mitarbeiter haben sich eine Überraschungsshow ausgedacht für Jan Böhmermann und mich. Und wir wollen mal gucken, was dann passiert. Also in der Nacht von Freitag auf Samstag. Jetzt geht's weiter mit unserer ganz normalen Sendung heute. Nämlich mit... Marius. Und Marius ist 15. Guten Morgen, Marius. Hallo, Domian. Marius, schön, dass du da bist. Ich bin 15. Ja. Ich gehe in 9. Klasse ins Gymnasium. Und du musst nicht pennen jetzt? Nee, wir haben Ferien. Ach, ihr habt noch Ferien. Das ist ja super. Ja. Wie lange noch? Ja, jetzt diese Woche noch zu Ende. Du rufst aus dem Süden an, ne? Höre ich an der Stimme. Genau, ja. Und deswegen freue ich mich immer. In die Ferien schaue ich immer deine Sendung. Das freut mich. Genau, und deshalb möchte ich an der Stelle auch gleich mal meinen Kumpel grüßen. Der schaut dich jetzt auch. Nein, bitte nicht grüßen. Du weißt, das mag ich gar nicht gerne. Ach so, okay. Dann ist das so eine Grußsendung hier. Dann verkommt es zu einer Grußsendung. Das nervt die anderen Zuschauer. Dann fangen wir mal direkt an. Das wäre super. Marius. Also ich habe mir in letzter Zeit immer überlegt, was ich mal später als Beruf machen möchte. Ja. Und ich habe, also mir gefällt halt der Beruf als Moderator sehr, sehr gern. weil ich bin auch Zauberer in meiner Freizeit. Also ich mache richtig Shows. Du trittst vor Leuten auch auf Bühnen. Genau. Ja. Kleine also Veranstaltungen. Ja, bis zu 200 Leuten. Oh, das ist schon nicht schlecht. Ja, also mit 15 denke ich, ist schon mal nicht schlecht. Ja. Und mir gefällt es halt volle Kanne, die Leute so zu unterhalten. Du machst ja noch ein bisschen Entertainment dabei und unterhältst dich mit den Leuten. Genau, also natürlich Zauberei und Magie, aber eben auch Unterhaltung. Ja. Aber nur mit Stil, also kein Clown oder sowas. Ja. Ja, und das. Was zauberst du denn? So große Sachen? Kannst du Menschen verschwinden lassen und sowas? Eher mit Alltagsgegenständen, also Zeitung zerreißen und dann wieder ganz machen oder sowas. Oder, man muss ja auch klein anfangen. Ja, genau. Finde ich aber eigentlich ein bisschen besser als so große Shows, weil glaubt man es eher. Wer ist denn für dich so der auf der Welt der größte Magier, von dem du sagst, wow, so möchte ich vielleicht. Also unter den Zauberern so David Copperfield und Hans Klog. Sag mal, aber David Copperfield, von dem habe ich ewig nichts gehört. Was macht denn der eigentlich, weißt du das? Ja, also der ist jetzt weiß nicht, ob der überhaupt noch auftritt, aber der hat einmal in seiner Vergangenheit ein bisschen einen Skandal gehabt und deshalb war er dann auch ein bisschen schlecht in der Öffentlichkeit gestanden. Und der andere Name, wer war das? Hans Klog aus Amsterdam, glaube ich. Klog aus Amsterdam. Da muss ich jetzt passen, auf jeden Fall. Diese großen Zauberer haben ja auch einen Lehrer. Mhm. Und das ist Michael Armand. Den kennt keiner. Mhm. Nur unter den Zauberern. Der tritt auch fast nicht auf. Nur der kann es wirklich. Der kann es wirklich. Ja. Also. Und ich wollte halt fragen, was ich an meiner Stelle jetzt machen soll. Wie kann ich mich da, dass ich mehr in die Öffentlichkeit vielleicht komme, wie kann ich mich da weiterentwickeln? Achso, du willst jetzt eine kleine Medienberufsberatung hier von mir haben. Ja, also, ja. Naja, sehr cool. Also erstmal oberstes Prinzip, Schule beenden, klar, ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Dann ist die Frage natürlich, ob du in dieses wirklich Unterhaltungsgeschäft, ins pure Entertainment willst und das mit dem Zaubern ausbauen willst oder eher so als in die Unterhaltung, vielleicht sogar als Comedian arbeiten möchtest. Das weiß ich nicht, ob du so ein Talent hast. Oder ob du Moderator vielleicht werden willst, eher so im Infotainment-Bereich oder im journalistischen Bereich. Da musst du dir erstmal Gedanken, in welche Richtung du willst. Ach so, also dann vielleicht auch Journalistik studieren oder sowas? Wenn du in dem Bereich Journalistik willst, dann rate ich dir dringend, irgendein solides Fach zu studieren. Das muss nicht Journalistik sein, das kann auch Jura sein, Volkswirtschaft, da gibt es alle möglichen Sachen. Also es gibt viele Wege zum Ruhm. Ja. Ja, aber diese Weichenstellung musst du dir überlegen. Willst du ins pure Entertainment-Fach, dann gibt es eigentlich gar keinen klassischen Weg. Da musst du einfach machen. Immer weiter, immer neue Sachen, auch eigene Shows, wenn du im Bereich Zauberei arbeitest. Aber willst du in den seriösen Journalismus, dann musst du erstmal eine Grundlage haben. Das stimmt, ja. Das hat man schon mal. Also, das lässt mich wieder weiter zum Nachdenken. Was sind denn so, wenn du im deutschen Fernsehen so guckst, was sind denn da so für Leute, von denen du sagen würdest, würde ich auch gerne machen oder sind so Vorbilder für mich? Sowas wie Thomas Gottschalk einfach. Okay, das ist dann. Einfach da sitzen, seine dreistündige Show haben und mit die Leute reden. Aber der Thomas Gottschalk hat auch ein abgeschlossenes Studium. Als was? Der hat Pädagogik studiert, ich glaube, der ist Lehrer vom Beruf. Ach ja, genau. Ja, und hat dann während seines Studiums, das ist natürlich dann sehr, sehr clever, hat er versucht beim Radio anzubandeln. Radio ist immer eine gute Startbasis für sowas. Hat seine ersten Moderationserfahrungen gemacht und ich weiß nicht, was er noch. Und dann ging das immer so weiter bergauf. Also es gibt, ja eben wie gesagt, viele Wege. Das ist interessant. Es gibt viele Wege. Also heutzutage gibt es YouTube, da kann man sich auch ganz toll ausprobieren und testen, ob man ankommt bei den Leuten. Ja. Also. Wenn aber ich überlege mal auch immer mit dem Zaubern, es ist halt doch nochmal ein bisschen mehr was Besonderes als, ich sage jetzt mal, moderieren. Ja, ja, klar. Zu können. Also. Ja, wenn du dich da richtig trainierst und da wirklich sehr professionell wirst, ist das natürlich auch eine ganz tolle Sparte. Ja. Zauberer zu werden. Da entwickle ich mich momentan auch weiter, weil ich mache jetzt dieses Jahr noch die Prüfung zum magischen Zirkel. Mhm. Und das heißt, da dann kann ich auch mal sagen, ich habe einen Beweis, dass ich Zauberer bin. Ja. Jeder kann sagen, ich kann zaubern. Ich wundere mich jetzt gerade, du bist 15 Jahre, dass du so als Vorbild Thomas Gottschalk nennst. Dass du nicht, weiß ich, Zirkus Halligalli die beiden Jungs nennst oder Jan Böhmermann nennst oder eher so die Jüngeren. Ja, gut, also mich fasziniert eigentlich immer dieses, wie kann einer reden? Also, wie kann er die Leute mit einbinden? Ja. Und das interessiert mich halt. Und das, finde ich, kann der Thomas Gottschalk sehr gut. Ja, das kann er allerdings sehr gut. Das muss man wirklich sagen, das kann er. Ja. Ja, also, gut. Ne, du musst erstmal überlegen, welche Richtung du gehen willst. Und dann musst du dementsprechend dich dann halt auch vorbereiten. Erstmal Abi machen. Auf jeden Fall. Bloß nicht irgendwie vorher abbrechen und denken, oh, einige haben das auch schon geschafft, schaffe ich auch. Das kann natürlich sein, aber es gibt viele, die es geschafft haben, ohne irgendwelche Abschlüsse. Aber es gibt noch viel, viel mehr, die es nicht geschafft haben, ohne Abschlüsse. Und das weiß man nicht, wer es nicht geschafft hat. So, man kennt genau. Immer nur die, die es geschafft ganz haben. Ganz genau. Aber ich sag dir, wenn du das möchtest, das ist auch so meine Lebenserfahrung, auch im Freundeskreis, wenn du das wirklich willst und du brennst für diesen Beruf und für dieses Medium, Fernsehen, Radio, Bühne, dann schaffst du es auch, bin ich sicher. Das ist schön zu hören. Also ich möchte auch schaffen, werden wir mal sehen, was noch draus wird. So, und ich drücke dir die Daumen und wer weiß, was wir so in 10 Jahren von dir hören. Dann sagst das du, damals habe ich bei dem kleinen, in der kleinen Sendung Dom ja nachts mal angerufen und dann bist du ein großer Star. Ja, das werden wir sehen. Vielleicht sehen wir uns dann mal wieder. Vielleicht, Marius. Toi, toi, toi, alles Gute. Viel Glück. Dankeschön. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, 1.36 Uhr haben wir und hier ist unser Thema Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Lebensmittel. Habt ihr zum Beispiel extreme Essgewohnheiten, von denen ihr mir erzählen könntet? Benutzt ihr Lebensmittel beim Sex oder für den Sex? Hattet ihr schon mal ein besonderes Ekelerlebnis in einem Restaurant? Oder arbeitet ihr vielleicht in der Lebensmittelindustrie und habt da üble Dinge gesehen oder musstet üble Dinge machen? Oder habt ihr euch vielleicht schon mal seid ihr durch ein Lebensmittel richtig krank, schwer krank geworden? Ich möchte mit euch rund um das Thema Lebensmittel reden. Also ihr könnt mailen, euch anmelden zu dem Thema unter domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung reden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist Feiertag, sind wir nicht da. Und die Nacht von Freitag auf Samstag, die solltet ihr euch besonders merken und uns hier hören bzw. sehen. Anita. Anita ist 69. Guten Morgen, Anita. Guten Morgen. Anita, was geht's bei dir? Ja, es geht um die Untreue meines Mannes. Wie lange bist du denn mit deinem Mann verheiratet? Wir werden jetzt 50 Jahre sein. 50 Jahre? Ja. Und seit wann ist er untreu? Eigentlich die ganzen Jahre. Wie bitte? Ja. Der ist 50 immer Jahre? Ein Auf und Ab und dann wieder vertragen und wieder, er ist immer mit anderen Frauen. Und hat er einfach irgendwelche Sexbeziehungen oder längere heimliche Liebschaften? Heimliche Liebschaften, würde ich sagen. Weißt du, wie viel er in den 50 Jahren hatte? Also das kann ich nicht sagen. So grob? Ja. Sag's mal so grob. 20. Verteilt auf die 50 Jahre? Verteilt auf die 50 Jahre, ja. Hat er aktuell auch was? Er hat im Moment was eben rausgekommen ist jetzt. Und ich bin dann, er ist auch 70. Also ich bin fix und fertig. Ich bin alle, also... Wie kam denn das immer dass raus? Dass er mich da so in diesem Alter noch so betrügt. Wie kam das denn immer so raus? Oder jetzt vielleicht an dem aktuellen Beispiel? Ja, vieles kam nicht raus. Also damals, was so richtig rausgekommen war, wie ich hochschwanger war, ist er bei Schwiegereltern, wohnte oben eine Frau. Da ist er dann hochgegangen nachts, obwohl die Schwägerin mit im Haus war. Und das habe ich dann, ja, ich habe eben gemerkt, dass er nicht da war und dann haben wir festgestellt, dass er oben da und hat sich da versteckt im Moment. Er wollte sich nur unterhalten mit dieser Frau. Aber er hat mit dir Sex gehabt, während du hochschwanger unten lagst. Ja, das kann ich nicht beweisen. Ich habe da auch damals, ich war sehr jung, 20 Jahre, habe da auch nicht groß nachgeforscht und irgendwo so ein bisschen. Wie viele Kinder habt ihr denn? Wir haben 3 Kinder. Und jetzt die neueste Sache, wie ist die rausgekommen? Die neueste, seine Telefonate nachts. Die hast du mitgehört? Oder ja, nicht? Ja, nein, mitgehört nicht. Ich bin durch Zufall, wir schlafen getrennt, jeder hat seinen Fernseher. Mhm. Und es ist immer so, wenn einer wach wird, geht der andere gucken, mach den Fernseher bei dem nächsten aus. Mhm. Und da kam ich drauf zu und er hatte den Hörer in der Hand. Und war am Sprechen? Und war am Sprechen. Und was hast du da gehört? Gar nichts weiter. Ich habe bloß gesagt, du telefonierst hier, mit wem telefonierst du? Ich telefoniere nicht. Hat er das Handy versteckt unter dem Bett, das Bett, und dann sah ich aber das Display, dass da dass er telefoniert hat. Das leuchtete noch. Es war keine Nummer drauf, aber es leuchtete noch. Und ich habe dann geforscht und habe auch dann diese Telefonnummer rausbekommen. Wir hatten die Abrechnung und da hat er 2 bis 3 Mal täglich mit der telefoniert. Das geht jetzt ein halbes Jahr. Kennst du die? Ja, ich kenne sie. Wir haben auch schon eine Aussprache. Es tut ihr sehr leid und sie würde das nicht wieder machen. Und das war nicht nur telefonieren, sondern Angeblich 6 haben sie nicht gehabt, angeblich. Das waren für sie Vatergefühle. Sie muss so um die 50 sein. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie alt. Aber in all diesen vielen Jahren ist natürlich Sex auch vorgekommen. Ich denke mir schon. Ich kann das nicht beweisen. Mein Mann ist Jäger, der ist oft unterwegs. Wie reagiert er denn, wenn du das dann irgendwie rausgekriegt hast? Ja, es ist dumm. Es ist dumm. So wie dieses jetzt. Ja, es ist nicht in Ordnung. Es ist scheiße, was ich gebaut habe. Er sagt, es ist dumm. Er sagt es. Es ist scheiße. Ja. Sagt er, es tut mir von Herzen leid? Sagt er das? Von Herzen leid nicht. Also das vermisse ich sehr, dass er sich wirklich das bereut und dann sagt, ja. Aber wie gesagt, es ist die 50 Jahre. Ich habe jetzt gedacht, mit 70, dass wir vielleicht noch 10 Jahre schön zusammenleben können. Mm-hmm. Es hängt bei uns auch sehr viel dran. Wie gesagt, wir haben eine Firma und die Kinder haben das übernommen. Was für eine Firma habt ihr? Eine Baufirma, ein Handwerksbetrieb. Ach so, okay. Also so ein Familienunternehmen. Familienunternehmen, und da genau. Hast mit du 10 Angestellten. Ah ja, okay. Und so da hast du auch mitgearbeitet und hab da war viel Verantwortung. Ich habe eigentlich mein Leben lang nur gearbeitet. Wir sind nie in Urlaub gefahren. Mhm. 2-3 Mal vielleicht. Mhm. Mein Mann ist auch so ein Typ, der über alles meckert. Alles gefällt ihm nicht. Und ich habe immer gesagt, ich kann mit meinem Mann nicht in den Urlaub fahren. Der meckert über alles und ich bin dabei nicht glücklich. Ach so, du hattest schon Angst, dass ihr gar nicht im Urlaub genießen könnt, weil ihm das Hotel nicht gefällt, der Ausblick nicht gefällt, ja, das genau, Essen nicht schmeckt. Ja, genau, das Essen nicht gefällt und so weiter und so fort. Schon das, wie gesagt, und er weiß mit seiner Zeit auch nichts anzufangen, er liebt nur die Yacht. Die Yacht, die Arbeit und die Weiber. Und die Weiber, genau. Mhm. In diesen vielen Jahren, wie war denn so euer Erotik- und Sexleben? Die ersten Jahre eigentlich schon noch, aber ich würde sagen, jetzt seit 15 Jahren... Gar nichts mehr? Nee, gar nichts mehr. Vor 5 Jahren hatte er eine große Herzoperation. Da habe ich es dann nochmal versucht, aber ich bin jeden Tag ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Es kam kein Dank. Kein Dank, keine Zärtlichkeit. Ich war froh, dass er wieder zu Hause war und habe ihn gestreichelt. Aber es kam nicht so die Liebe entgegen. Ach, ich bin auch froh, dass ich wieder zu Hause bin. Oder. Mhm. Ich meine, es geht ja auch gar nicht um Sexualität, sondern auch um Zärtlichkeit, Innigkeit und so etwas. Ja, genau, ist es so. Ich meine, ich verurteile das nicht, wenn ein Mann nicht kann oder sonst was. Mhm. Es geht darum, um diese ganze Zärtlichkeit. Und er war in letzter Zeit sehr, sehr, wieder mal, ne? Sehr... Ja, wie sagt man? Über alles hatte er zu meckern, ne? Das heißt, da ist auch nie so richtig gute Stimmung zwischen euch. Nein, das ist. Wird viel gestritten auch? Ich bin eigentlich ein ruhiger Typ, die das immer mal. Die Tochter kommt morgens immer zum Frühstück. Mhm. Und aber wir hatten ja nur schon eine Auseinandersetzung mit den Kindern. Aber es ist also kein. Wir haben gesprochen darüber, ne? Und, die Kinder wissen Bescheid. Die Kinder wissen Bescheid. Was sagen die denn dazu? Ja, die finden das auch nicht in Ordnung. Haben die mit dem Vater mal darüber geredet? So weiß ich jetzt nicht. Aber. Also in der Familie alle zusammen habt ihr noch nie darüber gesprochen? Naja, nicht so direkt, nein, muss ich schon sagen. Die Tochter hat das jetzt auch, die hat auch gesagt, ich sehe doch, wie du mit Mutti umgehst und. Mensch, Anita, ich muss dir mal sagen, ich bin wirklich fassungslos, dass du. Dein ganzes Leben, das ist ein halbes Jahrhundert, dich so demütigen lässt von dem Typ. Ich habe immer gedacht, ich tue es für die Kinder, für die, meine Kinder. Nein. Denn ich kann denen das nicht alleine bieten, muss ich ehrlich sagen. Gab es denn Momente? Wir haben ein Haus gebaut. Ja, wir haben, ach, weißt du, Driss auf das Haus. Es geht um dein Herz. Ja, und das ist jetzt das, was mich so, weil ich gedacht habe, die letzten 10 Jahre, denke ich, möchte ich noch was haben vom Leben. Dann geh von ihm weg. Ja. Geh. Das sage ich wirklich mit voller Überzeugung. Ja, wenn ich das habe ich mir schon gedacht, dass du das so sagst. Wenn du so eine Geschichte mir erzählst, wenn der dir das 50 Jahre angetan hat, dann bist du einmal schuld, dass du so lange ausgehalten hast. Aber nur ist es so, wie es ist. Da muss man gar nicht drüber reden. Ja. Aber dann zieh jetzt die Notbremse, dass du die letzten Jahre, wenn du sagst, wenn du die letzten 10, 15... Aber wenn ich jetzt gehe und ich kann das Haus hier nicht verlassen, Ich würde verrückt werden in einem Neubaublock oder überhaupt, und ich bin auch nicht so ein Typ, in der Stadt, wir wohnen auf dem Lande, wie das so ist, ne? Mhm. Das ist, klar, das ist natürlich verbunden. Ich würde nervlich kaputt gehen. Ist die Frage. Ich hätte zwar genügend Geld, ich könnte gut leben, aber ich würde nervlich kaputt gehen. Also die Geldfrage wäre geklärt. Die wäre geklärt. Das heißt, du kannst dir nicht vorstellen, dir irgendeine nette Wohnung zu nehmen? Nein. In der Nähe von deinen Kindern? Nein, die Kinder wohnen alle hier rum, die haben auch alle ein Haus gebaut, die wohnen alle. Und dann gibt es in eurer Gegend auch kein Häuschen, was du mieten könntest? Ja, aber warum muss ich das Haus verlassen? Ja, das weiß ich ja nicht, wie ihr das regeln würdet, ob ihr dann geht oder du gehst. Ja, aber Anita, ich sag dir, du musst auch nicht gehen. Ja, aber dann würde ich an deiner Stelle gehen. Dann musst du über deinen Schatten springen. Das sind einige Unannehmlichkeiten oder... Ich kann auch verstehen, dass dir das schwerfällt. Ja. Aber es ist die Chance für ein neues Leben. Ja. Ich garantiere dir, wenn du diesen Schritt gemacht hast, das wird am Anfang, wird dir das schwerfallen, das glaube ich. Mhm. Aber ein paar Monate, ein halbes Jahr später wirst du sagen, Gott sei Dank, ich hab's gemacht. Ich habe den ganzen alten Ballast von mir weggeschoben und habe jetzt mein eigenes neues Leben. Ja. Das schaffst du. Du hast einen guten Kontakt zu deinen Kindern. Ja. Hast du. Ja, sehr gut. Also die stehen zu mir. Die stehen auch zu ihrem Vater, so ist es nicht. Hast du denn mit denen auch schon mal über diese Möglichkeit gesprochen? Nein, weil ich auch gleich gesagt habe, ich gehe hier nicht raus. Diese Sturheit würde ich mir abschminken an deiner Stelle. Ja. Da würde ich mich gar nicht mehr, du hast jetzt lang genug Krieg da geführt und dich auseinandergesetzt. Ja. Geh. Die Klügeren geben nach und gehen. Ja, das ist so. Ich würde es an deiner Stelle mit den Kindern besprechen. Ja. Sagt, dass du festgeschlossen bist, die sollen dir helfen, das ist helfen bei den ersten Schritten. Ja. Und dann machst du es. Ich dachte, du wirst aufgeregt sein, wenn es erstmal dann anfängt zu funktionieren, wie schön das ist. Ja, das ist vielleicht so, weil man die ganzen Jahre nur so diese Tiefs hatte. Jeden Monat, den du jetzt noch da verbringst, ist ein verschenkter Monat deines Lebens. Ja, du hast schon genug verschenkt. Mhm. Stimmt, ne? Ja. Das ist so. Also ich kann dich und will dich nur ermutigen, Anita. Ja. Jetzt bist du noch in einem Alter, wo du es noch kannst. Ja. In 5, 6, 7, 8, 9 Jahren kannst du es vielleicht nicht mehr. Ja, nee. Das ist so. So. Ich bedanke mich. Jetzt musst du nachdenken und dann musst du handeln. Ja. Ich wünsche dir von Herzen viel Glück und alles Gute. Ja, danke. Lieber Anita, die Zeit der Demütigung ist vorbei. Ja. Jetzt ist deine Zeit angebrochen. Ja, und hoffen. Alles Gute. Mhm, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Julia, 33. Guten Morgen, Julia. Guten Morgen, Domian. Julia, weswegen rufst du an? Vergangenheit loslassen. Vergangenheit loslassen. Es ist dringend notwendig, nicht an der Vergangenheit festzuhalten. Fragst du mich? Nicht frage ich dich, sondern ist mein Endaussagesatz. Es ist dringend erforderlich, nicht an der Vergangenheit festzuhalten. Genau. Das ist. Weil Vergangenes kann man nicht wenden. Das Einzige, woran man drehen und wenden kann, ist die Gegenwart und Zukunft. Die Gegenwart, genau. Die Zukunft ist ja auch noch nicht greifbar. Die Gegenwart kann man noch wenden, genauso wie die Zukunft dann. Hallo? Hallo? Ja, ich dachte, da wäre eine Störung in der Leitung. Wie kommt es zu diesem grundsätzlich, das sind ja eigentlich lebensphilosophische Gedanken, die du hast. Wie kommt's? Ich habe ein aktuelles Beispiel in der Familie mit meiner Mutter. Mhm. Wir beide, wir kommen zu keinem Zusammensatz. Sie. Hallo? Jetzt ist es schon wieder weg. Ja, jetzt ist die Leitung in der Tat weg. Dann wollen wir mal eine neue Leitung versuchen und mal sehen, ob wir die Julia wiederkriegen. Jochen, hallo? Ja, ja. Hi, Domian. Hoffentlich bist du nicht auch gleich weg. 64 bist du. Ja, viel Zeit haben wir ja nicht mehr, nicht? Oh, na Gott, wir können noch reden. Ich werde mal versuchen, also die Sache ein bisschen locker zu betrachten. Gerne. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich hatte vor einiger Zeit gelesen gehabt, dass die Bundesregierung, also diese Flatrate-Clubs, ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, wovon ich rede. Die Sexclubs, wo man... Ganz genau. Ja. Erklärst du vielleicht den Menschen, die es nicht so auf dem Schirm haben, ja, in deinen Worten? Ja, also irgendwelche Clubs, die nennt man damals Puffs, ranzig fast so war. Und ja, da war es eben halt so, dass man nochmal eben halt, was weiß ich, 30 oder 50 Euro damals bezahlt hat für ein kleines Zimmerchen, die man nun mal eben halt macht. Ja, und mittlerweile ist es so, dass also gewisse Clubs es anbieten, dass man also für 69 Euro, 59 Euro, 89 Euro so oft und so viel Stunden darf, wie man will. Ganz genau. Ja. So, jetzt habe ich heute gelesen, es gibt irgendwo einen Club, den Namen möchte ich nicht nennen. Bitte? Es gibt irgendwo einen Club, der also für 99,99 Euro den ganzen Monat diesen Service anbietet. Also man ist halt einmal im Monat 99,99 und kann dann den ganzen Monat so viel vögeln, wie man will. Den ganzen Monat dahin fahren, so viel vögeln, wie man gerne möchte. Na, ich lache mich ja selber fast drüber tot. Ich weiß gar nicht, wie die aktuelle... ich weiß, dass es da Gesetzesänderungen geben sollte oder Verbote. Ja, richtig. Ich weiß aber noch nicht, ob die schon in Kraft sind. Weißt du das? Ich weiß es auch nicht, weil ich also in der Beziehung keine Erfahrung habe. Ich vermute mal, dass es noch nicht in Kraft ist, würde dieser Club damit. Der wirbt damit. Gut, dann würden die das nicht machen, weil die dann gleich Sanktionen bekämen. Ich vermute, dass es noch im Moment möglich ist. Eben. Ne? Also wie gesagt, du zahlst also rund 100 Euro und kannst da jeden Tag für 3 Stunden reingehen. Achso, am Tag ist es aber schon... Alles machen, was du willst, mit Getränke und so weiter und so fort. Aber am Tag ist, pro Tag ist das schon auf 3 Stunden limitiert. Ist limitiert auf 3 Stunden, ja. Ja, das ist unfassbar. Ja. Also ich würde am liebsten einziehen, wenn ich verheiratet wäre. Man redet da so flapsig drüber. Man muss aber wieder bedenken, was für arme Frauen da arbeiten, die wahrscheinlich für Apfel und Ei da arbeiten, irgendwelche Menschen aus junge Frauen aus Na, Osteuropa. Ich hatte da gelesen, also die haben also 150 Euro Garantie, ne? Wie 150 Euro Garantie? Ja, pro Tag. 150 Euro Garantie die Mädels. Pro Tag. Mhm. Rechnen wir das mal eben halt auf 30 Tage aus. Ja, da kommt eine ganze Menge zusammen. Ich denke mal, sind 4.500 Euro, die sie eben halt verdienen. Ja. Also, und, ja. Du wolltest dich jetzt mit mir darüber unterhalten und dich darüber empören, dass das so... Nein, ich wollte mich empören darüber, dass die Bundesregierung das im Grunde genommen in der Zukunft verbietet. Soll's? Ach so, du willst gar nicht, dass die das verbieten. Richtig. Du willst, dass das alles so möglich sein. Dass das eben halt so ist, ja. Ich bin jetzt nicht so in dem Thema drin, aber ich vermute mal, dass dahinter steckt der Schutz der Frauen. Weil das wahrscheinlich in den meisten Fällen, ich weiß es jetzt nicht in dem Fall, aber einhergeht mit einer bösen Ausbeutung dieser Menschen, dieser jungen Mädel, der jungen Mädels. Ich glaube, daher weht der Wind. Aber von der anderen Seite her 4.500 Euro, wenn die jeden Tag arbeiten, gut, ist ja auch viel Geld. Das, ne? Wissen wir jetzt nicht. Das ist ja so eine Zahl. Das verdiene ich nicht, ne? Okay, gut, das wissen wir jetzt nicht, was da noch für Zahlen sind. Die sind aber ich habe ein Gehalt von 2.800 Euro. Ne? Und muss ich jeden Tag anstrengen, stehe unter Druck. Gut, aber die können auch ablehnen. Ja, ja, Moment. Diese 150 Euro wissen wir nicht, ob das stimmt. Das ist jetzt eine Zahl, die hast du irgendwo gelesen, ob das nun stimmt. Ja, habe ich gelesen, ja. Garantie 150 Euro. Interessant finde ich, dass es gibt ja so Hurenorganisationen, was die dazu sagen. Weil die Mädels sind nur wirklich, die arbeiten an der Front. Und vielleicht ruft sogar uns eine, heute schaffen wir es nicht mehr, aber vielleicht morgen an und erzählt uns mal eine von euch Mädels, die ihr im Milieu arbeitet. Wie findet ihr das, diese Flatrate-Geschichten? Ja, ich kann ganz, interessant finden. Ja. Genau, die können, ja, die Frauen können uns dafür mehr erzählen drüber. Ja, so ja, wollen wir mal so verbleiben, okay. Jochen. Du bist morgen dabei und wir hören zu, was die Frauen uns erzählen. Ja, okay, danke. Alles Gute. Ja, bis tschüss, dann. Ciao. Bis dann, tschüss. Und hier ist die Anke. Anke ist 5. Ja, hallo Domian. Ja, hallo, hallo Anke. 50 bist du. Ja, bei mir geht's darum, ich habe vor kurzem meinen kleinen Monty verloren. Das ist ein kleiner Hund. Ach Gott, was für ein kleiner Hund ist es denn? Das war ein Bolonka-Mischling. Ein was für ein Mischling? Bolonka-Mischling. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob du mal was gehört hast, ein Zarenhund. Haben wir zufällig ein Foto? Frage ich mal die Regie. Moment. Ich guck mal, wo der... Nee, meine Regie schweigt, dann haben wir kein Foto. Egal. Also irgendein kleiner Hund. Das war ein kleiner Hund, mhm. Ja. Das, wie gesagt, das ist im Ende April passiert. Mhm. Und das war so, dass ich mit ihm spazieren war. Und da hat er sich von einem großen Hund erschreckt, hat mir praktisch die Leine aus der Hand gerissen, mhm. Ist losgerannt mit der Leine hinten dran. Mhm. Und ich kam nicht so schnell hinterher. Mhm. Und als ich dann an der Straße ankam, da lag er dann schon tot da. Ach du je. Der ist zerbissen worden von dem anderen Hund. Nee, also von einem Auto überfahren. Ach so, vom Auto überfahren. Ach so, jetzt verstehe ich. Ach, wie traurig. Und wie lange hattest du ihn gehabt? Ich habe ihn mit 11 Monaten gekriegt und der ist gerade mal 2 gewesen. Oh. Wie traurig. Ja, das war richtig heftig. Und was hast du dann mit dem Hund gemacht? Naja, dann, wie gesagt, ich habe ihn erstmal auf den Arm genommen und bin dann mit ihm zu mir nach Hause, das ist ja praktisch gegenüber dann schon gewesen. Und dann kam glücklicherweise noch eine Bekannte angefahren, die mich auch kannte. Also das ist eine Nachbarin mehr oder weniger gewesen, die hat mich erstmal mit zu sich genommen. Mhm. Und dann hat sie praktisch dann erstmal meine Mama angerufen. Die kam dann eine Stunde später, die musste erstmal aus Potsdam anreisen. Und dann aber deine Mama, haben wir ihn deine Mama ist in so ein Bestattungsinstitut gebracht. Ach so, für Tiere. Wo, also auch Tiere bestattet werden, mhm, und haben ihn dann einäschern lassen und dann konnte ich ihn das kann man 6 Tage später abholen. Und dann kriegt man so eine kleine Urne und da ist der Hund. Da war er dann drin, genau. Was kostet denn und sowas? Und jetzt steht er bei mir zu Hause. Er steht zu Hause. Was kostet denn so eine Einäscherung? Die kostet so ungefähr 150 € habe ich für den Kleinen bezahlt. Ja. Und dann kriegt man das so in die Hand? Ja, also ich habe ihn halt in dieser kleinen Urne, die haben ihn dann noch in so eine Pappkiste gepackt praktisch, mhm, dass die Urne mir nicht kaputt geht. Und jetzt steht die Urne bei dir zu Hause? Die steht bei mir jetzt zu Hause, ja. Wo steht sie denn? Mit dem Bildchen oben drauf, na, im Schrank. Im Wohnzimmer? Im Wohnzimmer, ja. Ist das nicht ein bisschen komisch, das immer zu sehen? Naja, also ich sehe halt auch ihn dann immer noch rumrennen hier in der Wohnung, mhm, und aber irgendwie finde ich es auch andererseits schön, dass er dann noch bei mir ist. Willst du ihn denn dauerhaft da auf dem Schrank stehen lassen? Ja, also ich denke mal erstmal auf jeden Fall ja. Und nicht im Garten verbuddeln? Irgendwie. Nee, wir haben ja keinen Garten. Ach so, dann sonst ging das natürlich. Ja, sicherlich. Also als meine Mama in Ferch noch gewohnt hat, da hätten wir ihn im Garten, mhm, begraben können. Aber da wohnt sie ja nicht mehr. Meine Mama, die ist ja nach Rehbrücke umgezogen und wohnt da in so einem Mehrfamilienhaus und da ist kein Garten, wo wir ihn hätten bestatten. Das tut mir leid. Wenn man so ein Tier liebgewonnen hat, ist das schon immer ein heftiger Schlag, wenn das Tier... Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, du hast es bei den sehr schwer verletzt. Konnte man das sehen? Naja, praktisch schon Genickbruch, musst du schon nie wissen. Also er war schon nicht mehr am Leben, als ich da ankam. Da kann man ja eigentlich sagen, Gott sei Dank, dass er sich, ja, dass er nicht Fall leiden also, musste. Dass er sich da nicht noch gequält hat, ja. Also da bin ich schon irgendwo auch dankbar für. Ja. Überlegst du dir, irgendwann einen neuen Hund zu kaufen? Ja, also da ist schon was in Planung. Am 26. Juni ist von der gleichen Mama ein Baby für mich frei und das kann ich dann abholen. Ah, na gut. Das ist dann ja schon mal eine schöne Aussicht. Auf jeden Fall. Also da bin ich schon richtig froh. Lieber Anke, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ja, aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit mir gesprochen hast, dass ich anrufen konnte. Sehr gerne. Und von mir auch nochmal, ich finde deine Sendung echt super. Dankeschön und dir wünsche ich alles Gute. Tschüss. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Tschüss. In der Technik, Martin Dannhauser. Und morgen freie Themennacht. Übermorgen heißt das Thema Lebensmittel. Was ist euch mit Lebensmitteln alles so passiert? Braucht ihr Sex? mit Lebensmitteln und so weiter. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und wir hören und sehen uns morgen wieder. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.